Guten Abend, meine Damen und Herren. Von der Feature-Redaktion sind Sie nun eingeladen zu einer Exkursion, nicht ganz ohne Schwierigkeitsgrade, in poetisch-philosophische Regionen, wo es gleichwohl um handfeste, existenzielle Fragen geht. Unter dem Titel »Sich nicht zur Unzeit begegnen« führt die Autorin Rita Kuczynski hinein in die noch immer andauernde Diskussion um den Widerspruch zwischen männlichem und weiblichem Denken, wobei sie sich auf eigene, zum Teil zutiefst schmerzhafte Erfahrungen stützt. Die ehemalige Professorin der Geschichte der Philosophie an einer ostdeutschen Universität, die ihren Beruf aufgab, als die DDR noch existierte, lässt einen prinzipiellen Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Denken nicht gelten und sieht darin lediglich einen Scheinwiderspruch. In meinem zweiten Leben wollte ich wissen, warum ist der Baum Baum und der Strauch Strauch? Wollte wissen, woher kommt die Zeit und woher der Raum? Warum finde ich nicht heraus, nicht aus der Zeit und nicht aus dem Raum? Warum gehen die Türen, wenn überhaupt, nur nach innen auf? Ich fragte immer wieder nach dem Warum und stellte also die Grundfrage aller Philosophie. Ich ging der Frage nach und nahm ihr Studium auf. Dabei ging ich zurück, immer weiter in der Zeit und eignete mir an, was da über den Sinn nicht nur des Lebens geschrieben ward, und wurde Philosophiehistorikerin. Als man mich lange nach diesem Leben fragte, ob ich nicht etwas schreiben könne, etwas Zusammenhängendes über die Strukturen des weiblichen Denkens, es müsse sein und könne so schwierig doch nicht werden, ich müsse mich doch noch auskennen in den Problemen des Denkens, sagte ich zu. Ich hatte vergessen, dass das Gedächtnis unliebsame Erinnerungen in Regionen speichert, zu denen man nicht immer den rechtzeitigen Zugang hat. Ich sagte zu und las mich ein. Aus den Wochen, die ich für diese Arbeit geplant hatte, wurden Monate. Die Thematik war mir fremd. Nie hatte ich mein Denken mit meinem Dasein als Frau in Zusammenhang gebracht. Ich verstand den Unwillen, den die Autorinnen gegen die philosophische Art zu denken formulierten, nur langsam. Ich sperrte mich gegen die immer wieder aufgestellte These, dass die professionelle Philosophie im Grunde genommen männlich sei. Schließlich habe ich in dieser Wissenschaft über Jahre gearbeitet, und zwar mit viel Freude. Ich versuchte, die gelesene Literatur ruhig und überlegt anzugehen und erste Gedanken ohne emotionelle Regungen aufzuschreiben. Breiten Raum in der Diskussion um die philosophische Grundlegung feministischer Theorienbildung nimmt die Diskussion um die Kategorien Subjekt, Subjektivität, Objekt, Objektivität und deren Wechselwirkungen im Erkenntnisprozess ein. So unterschiedlich diese Kategorien von ihren Autorinnen auch definiert werden, so sehr herrscht doch in der Regel Übereinstimmung darüber, dass die Eigenschaft, Subjekt zu sein, vornehmlich dem Mann zukommt, während die Eigenschaft, Objekt zu sein, eher der Frau zugesprochen wurde. Um unnötige Missverständnisse auszusparen, wird es zweckmäßig sein, diese Kategorien zu definieren. In der Diskussion um den philosophischen Feminismus wird unter Subjekt mehrheitlich der Mensch als Träger von Erkenntnisfähigkeit verstanden, die es ihm ermöglicht, sich die Welt gegenständlich, materiell und geistig anzueignen. Unter Objekt wird mehrheitlich der Gegenstand gefasst, auf den sich der Mensch denkend und handelnd richtet. In zahlreichen Büchern und Aufsätzen wird noch immer gestritten um den Begriff Objektivität, der kognitiv gebraucht, vornehmlich als Freisein von subjektiven, das heißt in diesem Zusammenhang individuellen Wünschen, Gefühlen, Tendenzen und Meinungen festgeschrieben ist. Aus solch einer Definition wird dann, mal umständlich, mal elegant, geschlossen, dass Objektivität der menschlichen Erkenntnis in der Regel eine männliche Eigenschaft, während Subjektivität eher eine weibliche sei. Ich konnte sie also noch, die Kopfsätze, wie ich sie zu machen gelernt hatte. Haufenweise lagern sie noch immer in meinem Gehirn. Zum Gebrauch für Stunden übergroßer Unsicherheit, für Stunden voller Ratlosigkeit, in denen ich glaube, dass gar nichts mehr geht. Wie lange habe ich sie mir nicht mehr zugemutet? Sätze, in denen alles gesagt wurde und dann gar nichts mehr gesagt wird. Sätze, die ich bildete, um draußen bleiben zu können. Allsätze, die ich gelernt hatte, nicht nur um sie auf Kongressen und Symposien aufsagen zu können. Allsätze, die gleichgültig gegenüber dem Thema gefüllt werden konnten mit den Kategorien und Begriffen, um der eigenen Bloßstellung zu entgehen. Denn lange wusste ich doch nicht, wie zu sprechen war, ohne etwas auszusagen. Sätze, die Stimmen von hinten nach vorne und vorn nach hinten und sich des Beifalls erfreuen auf den unterschiedlichsten Konferenzen zur sozialwissenschaftlichen Forschung. Ich habe sie ausprobiert und mich ihrer Zustimmung durch das Publikum vergewissert. Ich habe den Beifall genossen und die Minuten, da ich mich einig wusste mit den Teilnehmern. Augenblicke, da ich geneigt war, wir zu sagen. Wir hatten gelernt, uns zu verschweigen. Wir wissen von uns abzusehen. Denn wir wissen um die stummen Gesetze des Seins, die sich unserem Willen nicht fügen. Gesetze, die hart von Schweigen immer wieder fordern, Grenzen zu ziehen. Wie distant ist da die Welt? So unnahbar, dass keine Stimme sich mehr gegen eine Stimme regt. Kein Schrei, kein Dornbusch brennt, kein kleines Licht. So lautlos liegt da das Gesetz der Welt auf allem, dass an ihrem Vorhandensein wir endlich schuldlos scheinen. Wie sicher war ich in solchen Stunden, wie selbstverständlich lief ich auf imaginärem Boden, da alles möglich wurde. Nur schwache Erinnerung an fahrige Tage davor bestand auf Rücksicherung, bestand auf den Zwang, festzumachen diesen Zustand und zu benennen, immer wieder zu benennen, wovon ich doch eigentlich nichts wusste. Aus Angst, alleine zu bleiben in den Stunden danach, da sich die Menge wie oft im Kreis drehte, zu der ich nicht gehören wollte, denn auch deshalb hatte ich die Sprache der Philosophie gewählt und genoss nun die Unabhängigkeit meiner Möglichkeit einer Verständigung, die mich absonderte, die mich souverän erscheinen ließ, hatte ich doch eine Form gefunden, meine Unsicherheiten und Ängste zu verschleiern. Allsprache, die Antwort geben kann auf alle, also auf keine Fragen. So sehr fürchtete ich mich, zurückgeworfen zu werden auf mich allein. Das hatte ich vergessen über die Jahre. Denken Frauen anders? Hinter dieser Frage steht zunächst einmal die Tatsache, dass Frauen denken. Eine Erkenntnis, die noch nicht lange als gesichertes Wissen gilt. So meinte Thomas von Aquino, indem er als Autorität Aristoteles zitiert, von der mangelnden Stabilität der weiblichen Vernunft zu wissen und sie daher mit den Kindern und den Schwachsinnigen zu einer Gruppe ordnen zu können, da sie nicht zuverlässiges Zeugnis abzulegen vermag. Und Hegel wusste, dass Frauen zwar gebildet sein können, aber für die höheren Wissenschaften, die Philosophie und für gewisse Produktionen der Kunst, die ein Allgemeines fordern, nicht gemacht sind. Und wenn Frauen gar an der Spitze der Regierung stehen, so glaubt Hegel, sei der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. Die Bildung der Frauen geschieht, man weiß nicht wie, gleichsam durch die Atmosphäre der Vorstellung, mehr durch das Leben als durch das Erwerben von Kenntnissen. Und nicht nur Schopenhauer stellte einen weiblichen Mangel an Urteilsvermögen fest und beschloss, dass die Frauen ohnehin beschränkten Zugang zur Vernunft haben und daher Zeit ihres Lebens große Kinder bleiben. Solche Sätze musste ich überlesen haben in den Jahren, da ich mich mit Philosophiegeschichte beschäftigt hatte. Von solchen Sätzen wollte ich nichts wissen, denn daran sollte niemand rühren, an meiner Möglichkeit über die Jahre zu kommen. Hätte ich solche Sätze wahrgenommen, hätte ich sie nicht an mich herankommen lassen. Hätte ich derartige Auffassungen zur Kenntnis genommen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, diese nicht nur in der Philosophiegeschichte unterschiedlichen Auffassungen zu dem Problem, ob und wie Frauen denken, spiegelten historisch bestimmte Formen der gesellschaftlichen Arbeit, die eine bestimmte Form der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau konstituieren. Der Stand der Produktivität der Arbeit, das heißt die Art und Weise, wie das gesellschaftliche Mehrprodukt gewonnen wird, bestimme die Art und Weise der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Basta. In den Kopf hatte ich mich gesetzt. In den Kopf. Dort habe ich die Jahre überstanden. Nur so konnte ich vorerst den Schlag ins Gesicht, den ersten und das Bewusstsein meiner Ohnmacht überstehen. Denn gegen die Verderbtheit und gegen die Vergänglichkeit habe ich die Sprache der Philosophie erlernt. Gegen den Tod, den täglichen, gegen den zufälligen Verlauf, gegen die Drohungen, die aus dem Fernseher ins Zimmer stürzen, tagtäglich. Gegen die Traurigkeit meiner Mutter, die ich nicht abwenden konnte. Für dein Leben, Kind, das ich nicht zu verhindern wusste und das ich nun so schlecht zu schützen weiß. Denn lange wusste ich nicht, wann es angefangen hatte, wusste nicht, welche Tränen geweint werden sollten. Lange wusste ich nicht, für welches Ende ich bestimmt war, weil auch kein Ende abzusehen war und keins kommen durfte zu dieser Zeit. Ich wusste nur, alles war zu früh, viel zu früh, um verstanden werden zu können. Dieses katastrophale Fallen ins Nichts, das da Welt hieß, dieses Geworfensein, da war kein Halt, nur ineinander stürzende Trennungen und ein Abschied von einem Leben, das noch nicht war und nun auch nie sein konnte. Mit Vernunft pflastern den Weg. Denn irgendwann muss man doch einen Faden aufnehmen, einen, der weiterläuft unter allen Umständen, jenseits der Furcht, die aufsteht des Nachts und auf einen zugeht. Mit Vernunft, diesseits oder drüben, wer weiß das schon, die Klagen des Körpers auf Null drehen, das Gesicht so lange abwenden, bis man sich aus dem Sinn ist, um dann scheinbar unbeteiligt sagen zu können, wofür einen Nicht-Eingeweihte bestaunen. Nicht der Mann als Mann bestimmt die Tätigkeit der Frau, sondern der Mann als gesellschaftliches Wesen, der zur Reproduktion seines individuellen Lebens bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse eingeht, die er unabhängig von seinem Willen vorfindet. Verhältnisse also, die objektiv bestehen. Der Mann wird gesellschaftlich zum Mann gemacht. Das bedeutet, die gesellschaftlichen Individuen, dazu gehören nun mal Mann und Frau, reproduzieren ihre Abhängigkeitsverhältnisse auf der Grundlage vorgefundener, objektiver Lebensbedingungen, in die sie hineingeboren wurden. Die Verhältnisse selbst zu produzieren, bedeutet aber keineswegs, die produzierten Verhältnisse auch zu durchschauen oder gar vorausschauend zu wissen, welches die Resultate in einem bestimmten gesellschaftlichen Handlungszusammenhang sein werden. Es gab die Zeit, da halfen mir solche Sätze über den Tag zu kommen. Manchmal auch über die Nacht. Zu wissen, dass der Zusammenhang, in dem man steht, viel zu groß ist, als dass ich ihn erfassen könnte. Solch eine Gewissheit beruhigte mich, weil sie davon sprach, dass ich die Verantwortung für die Unzulänglichkeiten dieser Welt auch zurückweisen konnte. Denn zu lange hatte ich mich an mich geklammert, zu lange mich schuldig gefühlt, weil ich nicht wusste, wie denn nun den Ungerechtigkeiten abzuhelfen war. Zu lange klammerte ich mich an das Missverständnis, dass das, was geschieht, auch an uns liegen könne und ich eines Tages zur Verantwortung gezogen würde. In solchen Sätzen, die ich zu formulieren gelernt hatte über die Jahre, in denen ich mich zur Wissenschaftlerin ausbilden ließ, war das Ich zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken, war auf eine Ebene verschoben worden, auf der der Einzelne nun wahrlich nicht mehr verantwortlich zeichnen musste. Mit solchen Sätzen war man draußen. Mehr noch, man konnte sich einreden, drüber zu stehen. Neben solchen Sätzen konnte man sich hinsetzen und sich ausruhen. Man konnte ihnen zustimmen oder Vorschläge zu ihrer weiteren Vervollkommnung machen. Denn man war nur noch so vermittelt einbezogen, dass man selbst bestimmen konnte, ob man sich angesprochen fühlen wollte. Das Fatale dieser Sätze bestand darin, dass sie stimmen. Man konnte sich auf sie beziehen, öffentlich, vor aller Welt. Leben in der Mitte zwischen Verantwortung und Verantwortung. Sich unantastbar machen gegenüber den Anmaßungen der Begebenheiten, die da einstürzen Tag für Tag auf einen und denen man bestenfalls hilflos gegenüberstand. Sätze, unergründlich und eigentlich auch unvorstellbar, jedenfalls sollten sie es sein, um als reine Sätze der Philosophie anerkannt werden zu dürfen. War es nicht Hegel, der die folgenschwere These aufstellte, dass Philosophie beginne, wo einem Hören und Sehen vergangen sei? Unsicher mir selbst gegenüber suchte ich Schutz beim Allgemeinen. Unsicher mir selbst gegenüber wechselte ich die Ebenen, wechselte die Gegenden, um Distanz halten zu können. Anders hätte ich nicht überlebt, denn woher sollte ich denn wissen, was gilt? Und so begann auch ich, in Vernunftsgründen festzuschreiben, die Zweifel, wenn sie mir jeglichen Weg zu versperren drohten. Denn auch ich wusste nicht, die Trennung zu leben, lange Zeit. Aber ich fühlte, dass, wenn ich jetzt nicht anginge, gegen die Ungewissheit ich nie mehr herausfände. Und so entfernte ich mich von mir, mehr und mehr. Wohin, war noch nicht klar, denn es schien, als ob die Unendlichkeit ihren Zusammenhang mit sich selbst verloren hätte. Berührung ohne Möglichkeit über lange Zeit. Wie weit war ich fortgetrieben, bis ich Sätze wie diese bilden konnte? Solange die gesellschaftliche Arbeit geteilt ist, wie sie ist, nämlich als Resultat entfremdeter Arbeit, solange die Individuen ihren Lebenszusammenhang also bewusstlos und blind produzieren und reproduzieren, sind die Resultate ihrer Arbeit sowie die historischen Folgen ihres Handelns nur zufällig vorhersehbar. Ihre im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess vervielfältigte soziale Kraft verselbstständigt sich ihnen gegenüber zu einer fremden, von ihnen unabhängigen sozialen Gewalt, von der sie nicht wissen, woher und wohin, die hinterrücks ihre Pläne durchkreuzt, ihre Taten zu Untaten werden lässt, die sich gegen sie richtet, sie ins Elend stürzt und nicht selten vernichtet. Die von den Individuen selbst produzierte soziale Gewalt ist es, die sie verzweifeln lässt. Denn ihr eigenes Tun war es, das sie dahin gebracht hat, wo sie dann stehen und nicht wissen, was zu tun ist. Wie jetzt, wo die Frage steht, ob die Erde noch zu retten ist, angesichts des immer größer werdenden Ozonloches, das die Menschen selbst produzierten und produzieren. Ja, das Bedürfnis nach Philosophie entsteht, wenn die Macht der Vereinigung aus dem Leben der Menschen verschwunden ist und die Gegensätze ihre lebendige Beziehung und Wechselwirkung verloren haben und Selbstständigkeit gewinnen. Der Drang nach Philosophie entsteht, wenn ein Bruch geschehen ist in der Welt, den der Einzelne als Verlust empfindet, als Verlust von Leben, dem Schmerz vorausgegangen ist und eine Trauer um was eigentlich? Vielleicht um die Einsicht, dass es kein Zurück geben wird, denn es gibt ja nicht mal ein Hin. Das Leben ist als Leben nicht vom Leben unterschieden. Das verletzte Leben steht als Schicksal mir gegenüber. Befriedigt ist es, wenn ich die Macht des Toten gefühlt habe, denn es gleicht sich der Verlust über die Jahrhunderte. Ein Ende, eine Hoffnung, eine Ungewissheit. Und zwischen Bruch und Bruch dann ein Schweigen, endlos aus der Zeit zurück zum Ausgangspunkt, der auch hier nie entschieden war. Denn natürlich wusste auch ich nicht, ob es nicht die falschen Enden waren, die ich zusammenknüpfte in aller Hast, mich nicht zu verlieren. Hatte sich doch auch hier früh genug eine stille Konkurrenz um den Ausgang der Dinge aufgetan. In der Trennung bestehen, in der Entzweiung leben, nicht zurückdenken an die Tage, da die Illusion den Verlust nicht hinnehmen wollte und Sprache um Sprache erlernte, unnachgiebig die Mitte mit kernvoller Schwäche, der sich erst später auftun sollte, balancieren an ihrem äußeren Rand, denn immer gibt es ein Vergessen. Was war geschehen in der Zeit davor? Ich hatte die Orientierung verloren, den Weg, der nicht ging, und eine Hoffnung, und ich lebte noch. Erstaunlich nur für mich, hatte ich doch keine Erfahrung gemacht bis dahin im Überleben. Aber ich ahnte schon, oft durfte ich mir solche Abbrüche nicht zumuten, denn beinahe zu lange blieb ich bewegungslos und bestaunte den leblosen Entwurf. Zu lange wollte ich nicht aufgeben und heraustreten aus dem mir eigenen Trotz. Denn aufgewachsen in der uralten Erwartung, dass bessere und gerechtere Zeiten unter die Menschen gekommen waren, staute sich auch in mir nach und nach die Ungeduld und das Sehnen nach einem freieren Zustand, der nicht nur die Gemüter erregte. Noch ahnte ich ja nicht, dass zu leben auch unentwegter Umbau der eigenen Hoffnung hieß. Es begann damit, dass so vieles anders war, als es war. Das Leben anders, als man mir von ihm erzählt hatte. Die Bäume anders als der Baum. Denn nicht nur Tannen konnten in klaren Nächten zu spitzen Schatten werden, auch der Winter war anders als der, der in den Büchern beschrieben war. Nirgendwo stand, warum da ganze Wochen sind, in denen es keinen Norden gibt. Denn nach starkem Frost sind wir doch alle gleich und nehmen Abschied von jeglicher Himmelsrichtung, noch bevor uns der Atem ausgeht. Allein, jeder für sich. Selbst über den Fluss draußen vor der Stadt hatte ich in den Schulen nie das Wesentliche gehört, dass es nämlich Tage gibt, da man sein Wasser auf der flachen Hand bis in die Stadt tragen kann, ohne es zu verschütten. Denn würde man es verschütten, nur einen Tropfen, hätte man den Durst betrogen, den Fluss verraten und das Geheimnis der Fische. Es ging weiter damit, dass man mich zu allerhand freundlichen, aber verständnislosen Ärzten schickte. Sie zogen mir ein weißes Hemd an, eins, das Unschuld symbolisieren sollte. Dann ließen sie mich fallen und fallen. Unter ärztlicher Aufsicht sollte ich zurück auf die Erde. Vor mir wurde aufgebaut, hinter mir abgeräumt. Ich sollte mich trennen und das Vergessen lernen. Ich fiel und fiel. Dann wurde ich fortgeführt von mir. Ich streckte meine Hände aus. Ich bog um Ecken, um unzählige Ecken, weg von mir. Ich sollte mein Gesicht vergessen, so hörte ich. Soll das Verlernen lernen. Ich biege noch immer um unzählige Ecken. Vergeblich rufe ich meinen Namen. Ich versuche mich zu konzentrieren auf das Lied, das all die Jahre in mir klang. Ich hörte seine Melodie verklingen in mir und auch seine Frage: Wer möchte nicht im Leben bleiben, weil jeder Tag als neuer Tag beginnt? Eine Hand greift nach mir. Jetzt werde ich geführt. Jemand zieht mir ein schwarzes Kleid an. Man führt mich Treppen aufwärts. Gleichförmig setze ich die Schritte. Sie gehören mir nicht mehr. Nach einigen Wochen bleibt man mit mir stehen. Jemand legt mir eine Schlinge um den Hals. Ich wehre mich nicht. Man dreht mich. Ich stehe auf einer Landstraße. Auf einer nicht enden wollenden Landstraße und fasse nach der Schlinge am Hals. Erst später begriff ich, auch die Auferstehung war anders, als man mir von ihr erzählt hatte. Jahre danach erst wurde mir klar, dass ich ihn nun erreicht hatte, den Standpunkt, von dem aus Wissenschaft im überlieferten Sinne betrieben werden konnte. Den Standpunkt, den die feministische Kritik der überkommenen Philosophie wieder und wieder zum Vorwurf macht. Den ernsten wissenschaftlichen Standpunkt, der Objektivität zur Voraussetzung hat. In den Wochen, in denen ich die feministische Literatur gelesen habe, spürte ich bei vielen Autorinnen ein tiefes Misstrauen gegen diese Forderung, die als vorauszusetzender Wert für jegliche Art wissenschaftlicher Arbeit galt und noch immer gilt. Ein Misstrauen und ein grundsätzliches Unbehagen, dieser Forderung nachkommen zu sollen. Objektivität, so steht in einem bekannten Wörterbuch philosophischer Begriffe, Objektivität im erkenntnistheoretischen Sinne bedeutet Sachgemäßheit, Freisein von subjektiven, in Klammern individuellen Stimmungen, Tendenzen, Ansichten, Betrachtungsweisen, Stellungnahmen, Allgemeingültigkeit. Wer von sich behauptet, das garantieren zu können, ohne über seinen ersten, über den entscheidenden Tod zu sprechen, der behaupte ich, lügt. Denn selbst der Vorsatz, nicht individuelle Ansichten der Erkenntnis beizumischen, ist doch noch eine, wenn auch mitunter letzte, subjektive Stellungnahme des Einzelnen. Ein Abschied von sich. Wogegen sich die feministische Kritik richtet, wenn sie gegen die Herrschaft der Männer, gegen das Patriarchat, gegen die Abstraktion und gegen die Objektivität schlechthin etc. polemisiert, sind die Erscheinungsformen der entfremdeten Arbeit und der auf ihr gründenden entfremdeten Formen des sozialen Lebens und Denkens. Dies spiegelt sich bis hin in den terminologischen Gebrauch solcher Begriffe wie Verdinglichung, Versachlichung, Entäußerung etc., deren sich die feministische Kritik bedient und in denen Sozialwissenschaften und Philosophie dieses gesellschaftliche Phänomen über mehr als zwei Jahrhunderte beschreiben. Ja, ich war bereit zur wissenschaftlichen Betrachtungsweise, die mich draußen ließ, bereit für ein Leben ohne mich. Denn nie wieder wollte ich derart fallen, nie wieder derart hilflos und ausgeliefert sein. So viel Kraft zum Widerstand hatte ich nicht. Ich war nicht wir, war nicht Mann, ich war ich. Doch ich hielt mich nicht aus. Ich hatte Angst, denn ich war doch auch nur eine Herumirrende in der Zeit und mir war kalt. Woher sollte ich denn wissen, warum geschieht, was geschieht, so wie es geschieht? Damals wusste ich nicht, dass eben diese Frage die Grundfrage jeglicher Philosophie war. Ich wusste nur, ich muss mich zur Seite nehmen und wenn ich schon nichts anderes weiß, dann eben nach der Regel leben. Ich wusste noch nicht, dass gerade dies die häufigste Form des Überlebens war. Dem Chaos eine Logik geben, eine, die mir unter keinen Umständen wieder abhanden kommen kann, eine Ordnung. Und da ich selbst keine hatte, musste es eine äußerliche werden, eine, in der eindeutig blieb, was wahr und was falsch war. Nur so schien mir möglich zu sein, nicht wieder bodenlos zu fallen durch die Jahre. Und so erlernte ich dann die Sprache der Philosophie, in der ich nichts mehr sagen musste über mich, in der ich mich verschweigen konnte. Ich sagte es niemandem, dass es sie immer noch gab, die Stunden, in denen die Zeit stehen blieb, weil kein Raum da war, in den sie sich hätte ausdehnen können. Diese Stunden, in denen es nur Abwesenheit gab und ein Rest Stille von Dingen, die aus sich heraus an ihr Ende gekommen waren. Ich sagte es nicht. Ich erlernte die Sprache, in der solche Sätze nicht mehr sagbar waren, weil Erlebnisse solcher Art aus ihrem Gegenstandsbereich per Definition ausgeschlossen wurden. Ich erlernte die Sprache der Philosophie und ihre Logik, denn nach irgendetwas musste ich mich doch richten. Viel später erst erfuhr ich, dass alles seine Logik hat, wenn man erst einmal die Prämissen anerkennt. Die Welt und das Leben in eine Gleichung geben, eine Seite gegen die andere abwägen, die Notwendigkeiten exakt bestimmen, den Zufall vorausberechnen. Damals wusste ich ja nicht, dass dies der Anfang vom Ende alles Lebendigen ist. Ich wusste nicht, dass sich unangreifbar machen das eigentliche Sterben ist. Und so ging ich in die philosophischen Schulen und lernte die Anstrengung des Begriffs auf mich zu nehmen. Heute, wo ich diese Anstrengung hinter mir habe, verstehe ich sehr wohl den Unmut und die Kritik einiger Feministinnen, wenn sie mehrheitlich zu solchen Aussagen wie dieser kommen. Männer erzeugen die Welt von ihrem Standpunkt aus, was dann zur Wahrheit wird, die es darzustellen gilt. Dies ist ein geschlossenes System, nicht der Irrtum von irgendjemandem. Die Macht, die Welt gemäß den eigenen Vorstellungen zu schaffen, ist die Macht in ihrer männlichen Form. Der männliche epistemologische Gesichtspunkt, welcher der von ihm kreierten Welt entspricht, ist die Objektivität, der angeblich unbeteiligte Standpunkt, die Sicht aus keiner Perspektive, für die konstruierte Realität anscheinend transparent. Abgesehen davon, dass ich meine, die Frauen erschaffen die Welt ebenso von ihrem Standpunkt, von welchem sollten sie es sonst tun, kann es doch eigentlich nur darum gehen, einen solchen Weltzustand zu schaffen, in dem keine Macht, ob männlich oder weiblich, sich eine Hälfte der Menschen zu unterjochen vermag. Insofern ist für mich die feministische Gesellschaftskritik eine Reaktion auf die entfremdeten sozialen Zustände, und zwar in entfremdeter Form, solange sie bei der Geschlechterspezifik und Geschlechterdifferenz stehen bleibt. Denn die Geschlechterspezifik ist Resultat gesellschaftlichen Handelns von Mann und Frau, unter denen die Arbeit geteilt ist, unabhängig zunächst von ihrem individuellen Willen. Denn Mann und Frau werden in historisch bestimmte Verhältnisse hineingeboren. Insofern lebt nicht nur die Frau entfremdet von ihren individuellen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, sondern der Mann ebenso. Das trifft auch dann zu, wenn sich der Mann in seiner entfremdeten Lebensweise wohler fühlt. Der Mann ist von der Frau genauso weit entfremdet wie die Frau vom Mann. In all den Jahren dann, in denen ich mich herumgetrieben hatte in den Philosophien, bin ich nie auf die Idee gekommen, dass mein Elend damit zusammenhängen könnte, dass ich eine Frau war. Ich wollte überleben, warum wusste ich nicht, aber ich wollte trotzdem. Und so begann ich, in eindeutige Sätze zu zwingen, die Unruhe und die Angst der letzten Jahre. Begann zu sagen, hier ist der Himmel, aber Gott ist zu lange tot. Und dort ist das Dorf, in dem ich weiß nicht mehr wann, meinen ganzen Mut verlor. Nur manchmal stockte ich noch, denn vielleicht war der Himmel das Dorf und Gott wartete noch heute darauf, dass wir ihm wieder Mut machen. Manchmal zögerte ich noch, die Dinge zu benennen, ihre Eigenschaften in Worte zu zwingen, zögerte, die Bewegung von der Bewegung zu trennen. Denn lange noch kam mir nach solchen Benennungen, nach solchen Trennungen der Gedanken und der Dinge in Einzelnes, Besonderes und Allgemeines, in innerlich und in Äußerlichkeiten die Welt ganz verkehrt, ja betrunken vor. Und trotzdem hörte ich nicht auf, die Dinge in Worte zu zwingen. Im Gegenteil, ich begann erst alles zu benennen und dabei das Sagbare vom Nichtsagbaren zu trennen, aus Unsicherheit, dass ich mich in mich ansonsten ganz verfinge und den Zusammenhang zur Welt nicht wiederfände. Aus Angst, dass ich mich verlöre, wurde ich zum Gedanken getrieben, ja getrieben. Ich konnte einfach keinen Halt finden in mir, wenn ich das Erlebte nicht endlich in eine auch anderen verständliche Sprache zwänge. In den Jahren, die dann folgten, hoch oben in der dünnen Luft der Abstraktion, versuchte ich die Erfahrung einzubringen, dass der Gedanke der Schmerz schon ist. Dass der Gedanke die Entzweiung und die Trennung nur ausspricht. Dass der Gedanke die rationalisierte Form der Trauer ist, die zurückblieb nach dem Schmerz, den wir natürlich empfanden, als wir einsehen mussten, dass auch wir es nicht schafften, herauszufinden aus den Wirren der Zeit, in die wir uns selbst verstrickt hatten, über die Jahre, da wir noch meinten, alles läge in unserer Hand, in unserer ganz allein. Es so lange meinten, bis wir endgültig abgetrieben waren in etwas, das wir absolut nicht gewollt hatten. Doch wann immer ich davon anfing, trat mir ein Schweigen entgegen, das ich erst viel später verstand. Hatte ich doch gegen die stille Übereinkunft verstoßen und über Erlebtes gesprochen, hatte gegen die Voraussetzung verstoßen, eigene Erfahrungen aus dem Gegenstandsbereich der Wissenschaft auszuklammern. Und über Jahre hielt ich mich dann auch an diese Vereinbarung und überlebte hoch über mir. Denn in den Räumen der Theorien und ihrer Kategorien war es erstaunlich still und die Geduld der theoretischen Welt erstaunlich groß. Die Wagen der Theorien haben andere Maße und andere Gewichte. In den Philosophien geht es gelassener zu. Sie halten mehr aus, als die Wirklichkeit es vermag. Ihre Widerstände geben schneller nach, wenn man nur erst einmal die richtigen Worte gefunden hat, mit denen man vorhandene Hindernisse überwindet. Ich war also angekommen im reinen Denken, war weggetrieben von mir. Und das im Nachhinein Erstaunliche für mich, in all diesen Jahren fehlte mir nichts. Ich verstand immer besser, jedes Etwas in die Form der Allgemeinheit zu bringen, dass das Denken seinem Wesen nach nun mal ist. Ich war Spezialistin fürs Allgemeine geworden. Mit geschlossenen Augen schied ich das Unwesentliche vom Wesentlichen. Ich bestimmte die Sache selbst, ihre Identität mit sich und mit anderem. Zunächst hielt ich mich noch in den Räumen des endlichen Erkennens auf. Denn das endliche Erkennen hat, indem es das Unterschiedene als ein vorgefundenes, ihm gegenüberstehendes Seiendes, die mannigfaltigen Tatsachen der äußeren Natur oder des Bewusstseins voraussetzt, zunächst für die Form seiner Tätigkeit die formelle Identität oder die Abstraktion der Allgemeinheit. Diese Tätigkeit besteht daher darin, das gegebene Konkrete aufzulösen, dessen Unterschiede zu vereinzeln und ihnen die Form abstrakter Allgemeinheit zu geben. Oder das Konkrete als Grund zu lassen und durch Abstraktion von den unwesentlich scheinenden Besonderheiten ein konkretes Allgemeines, die Gattung oder die Kraft und das Gesetz herauszuheben. Jahre lief ich diese Landstraße des Vernünftigen, wo jeder geht, wo niemand sich auszeichnet, und war ums reine Denken bemüht. Die Wissenschaft der Logik von Hegel, aus der ich eben zitiert habe, wurde mein anerkanntes Spezialgebiet. Hier kannte ich mich aus und gewann Sicherheit zurück. Hier war per Definition kein Platz für mich. Denn nüchternes Denken hat das Talent und das Geschick, aus seiner Nüchternheit nicht zum Hunger, zum Verlangen überzugehen, sondern in sich satt zu sein und zu bleiben. Ich hielt mich daran und lebte in der theoretischen Welt, als ob ich gewusst hätte, wovon die Rede war. Und lange glaubte ich auch dran. Ja, ich war entkommen. Nördlich von meiner Furcht lief ich durch die Jahre und verhängte mit Kategorien und Begriffen den hellen Tag. Denn nur so kam ich über die Nacht. Durch meine handwerklichen Fertigkeiten, die ich dabei erwarb, gelangte ich zu allerhand wissenschaftlichen Ehrungen, die mich irritierten, von Anfang an. Denn ich war doch nur geflohen, war nicht kräftig genug gewesen für die reale, für die gegenständliche Welt. Wie weit hatte ich mich überstiegen? Wie gründlich mich aufgegeben? Lange schien ich an einer Umkehr nicht interessiert. Hineingewoben ins Allgemeine, in den großen Zusammenhang alles Lebendigen hatte ich mich. Denn jahrelang war da kein Wort von mir, keine einzige Nachricht. Glaubte ich wirklich, mir nie wieder begegnen zu müssen? Ja, ich glaubte es. Bis zu dem Morgen, da ich aufwachte vor der Zeit mit dem Gefühl eines Verlustes. Ausgerechnet an diesem Tag, an dem ich die Einführungsvorlesung für die gerade immatrikulierten Studenten an der Fakultät zu halten hatte. Ausgerechnet. Und ich konnte nicht fliehen, zurück in den Schlaf. Die Fremdheiten, die ich zugelassen hatte über die Jahre, standen neben mir. Wie viele Worte für ein und dieselbe Ratlosigkeit hatte ich in Büchern und Artikeln schon aufgeschrieben. Über diese Frage schlief ich erstaunlicherweise doch wieder ein und rannte, wie man nur im Traum rennt, ohne einen Schritt voranzukommen. Ich schien in einen Wald geraten zu sein. Mit großer Kraftanstrengung versuchte ich, gegen Gestrüpp, gegen Äste und Sträucher anzugehen. Nachdem ich meinte, doch ein Stück vorangekommen zu sein, war mir, als gebe der Boden unter mir nach. Meine Füße sanken ein in irgendetwas, das ich nicht benennen konnte. Ich bekam Angst, denn wahrscheinlich war ich in einen Morast geraten. Jetzt bloß nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Verzweifelt versuchte ich, mich voranzuarbeiten, doch ich hatte längst die Orientierung verloren. Ich wusste nicht mehr, wohin ich lief, wusste nicht, ob ich überhaupt lief. Ich bekam bitteres Zeug mit Tannennadeln vermischt in den Mund. Außer Atem versuchte ich weiterzukommen, aber ich wusste nicht, wo weiter ist. Meinen Bemühungen herauszukommen aus diesem Morast zeitigten entgegengesetzte Wirkungen. Ich versuchte, die Richtung meiner Anstrengungen zu ändern, versuchte, das Gewicht meines Körpers mit aller Kraft in den haltlosen Boden zu pressen, um vielleicht auf diese Weise einen Gegenstoß zu bewirken. Vergeblich. Ich war schon bis über die Hüften eingesunken in die zähe Masse, die von meiner Körperhitze allmählich erwärmt wurde, so dass ein wohliges Gefühl einzog in mich, trotz der fatalen Lage, in der ich mich befand. Irgendwie schien beschlossen zu sein, dass ich nicht mehr herauskommen sollte aus diesem Morast, dass ich sinken und sinken würde. Als ich aufwachte und sah, dass ich mich auf eine nur langsam zu entwirrende Weise in meinem Bettzeug verwickelt hatte. Den linken Arm bekam ich nur allmählich nach einigen Bewegungsübungen wieder in meine Gewalt. Ich wollte aufstehen, sofort. Doch etwas hinderte mich für Minuten. Dann ging ich zum Fenster und schaute zu der grauen Häuserwand auf der anderen Straßenseite. Arglos stand sie da, wie sie jeden Morgen dastand. Ich sah zum Himmel. Er war verhangen, wie so oft hier im November. Was war das für ein Allgemeines, in dem sich der Einzelne derart aufgeben musste, in dem er erst angenommen war, nachdem er sich selbst in die Ecke gestellt hatte? Ich weiß nicht mehr, wie lange ich auf die Häuserwand starrte, aber ich wusste aus meinem Umgang mit philosophischen Termini, dass Begriffe an ihrer Zeit gebildet wurden, dass der Möglichkeit jeglicher Begriffsbildung millionenfaches Handeln der Menschen vorausgegangen sein musste. Handeln, das ihnen immer wieder den gleichen logischen Schluss aufdrängte oder besser aufzwang. Denn bis ein Begriff als Begriff gebildet werden kann, muss er wieder und wieder gedacht werden. Begriffe haben also ihre Geschichte. Das sogenannte Allgemeine ist keine einmal gebildete, zeitlose Kategorie. Es ist historisch entstanden und damit historisch vergänglich. Sein Inhalt wird letztlich durch den gesellschaftlichen Handlungszusammenhang bestimmt, in dem die Individuen ihren Lebensprozess reproduzieren. Daher bleibt die feministische Philosophie meines Erachtens auf halbem Wege stehen, wenn sie gegen die überkommenen Begriffe polemisiert und nicht gegen die gesellschaftlichen Zustände, die solche Begriffe hervorbringen. Denn nicht das Allgemeine, Besondere oder Einzelne ist schuld an den Verhältnissen, sondern die sozialen Zustände, in denen das Allgemeine, Besondere und Einzelne so gedacht werden kann, dass in ihnen kein Platz ist für das Individuum, ob Mann oder Frau. Wenn in einem Allgemeinen das Einzelne nicht auch auf sich bestehen kann, ist es kein Allgemeines. Die Geschichte des Allgemeinen ist die Geschichte des gesellschaftlichen Zusammenhangs der Individuen, in dem der Einzelne bisher nur zufällige Möglichkeiten hatte. Aus der Geschichte des Allgemeinen als Begriff wird ersichtlich, dass das Individuum entfremdet von seinen individuellen Möglichkeiten freier Selbstverwirklichung lebt. Sich verlieren, sich nicht zur Unzeit wieder begegnen. Denn eng sind die Ringe gelegt, nicht nur um den Hals, Es wechselt die Haut, es wechselt das Haar. Und trotzdem wird es keine Antwort geben. Wir gehen ohne zu wissen, gehen längst schon wieder mit anderen Füßen. Es stirbt nicht nur die Liebe von einer Stunde zur anderen. Dem Leben ausweichen durch eine Spezialisierung. Glück, falls es so etwas überhaupt gibt, muss etwas anderes sein als dieser endlose Friede in den Räumen der philosophischen Kategorien. Wenn es eine weibliche Eigenheit in meinem Dasein als Philosophin gab, dann war es die, dass ich sie wieder aufgeben konnte, meine philosophische Existenz. Dass ich die Bücher zueinander stellen und sagen konnte, das war es. Dass ich meinen Abgang aus der Wissenschaft nie als einen Verlust oder gar als Niederlage empfand. Denn so sehr mir die philosophischen Sätze über die Jahre geholfen hatten, so sehr fingen sie mich an niederzudrücken, seit jenem Morgen, da alle Fremdheiten aufgestanden waren und auf mich zukamen. Denn zu Dogmen verfestigt hatten sich längst die philosophischen Aussagen, die da kreisten in geschlossenen Räumen, endlos. Schutzzonen, in denen wir zu Dutzenden saßen und dachten, was wir wollten, so glaubten wir. Für diese Einfalt durften wir im Winter Gast bei den Schneekönigen sein. Die ließen uns einmal die Woche Hühnerfleisch über den Zaun werfen und bei strengem Frost auch ein paar Wolldecken und hin und wieder einen Lastwagen Kohle ins Feuer. Wenn ich noch einmal sterbe, soll es an einem Morgen sein, so hatte ich es mir vorgenommen das letzte Mal. Daher wartete ich diesmal, bis es hell wurde draußen. Dann legte ich meine Decke zusammen und ging, bis nichts mehr gewesen war. Nach einer Weile tauchte in meinem Gesicht das einer anderen auf. Einer, die ich kannte, einer, die mit mir zusammenhängen musste. Denn sie lachte, wie ich früher gelacht hatte. Einer, die ging, wie ich früher mal gegangen war. Eine Weile liefen wir gemeinsam. Dann verlor ich sie aus den Augen und blieb für einen Augenblick stehen. Vorsichtig berührte ich ein Wasser. Es stand in einer Kiesgrube. Ich spielte mit dem Fisch und mit einem Geheimnis, welches einmal das meine war. Ich dachte an eine Brücke, unter der ich schwere Schritte zurückgelassen hatte. Schritte, die ich heute nicht mehr habe. Und mir wurde klar, noch immer liebte ich die Dinge, die ich nie hatte, mit anderen, die ich nicht mehr habe. Ich war am Leben geblieben, ohne zu wissen, warum. Und wenn es etwas gab, das mit meiner weiblichen Existenz als Philosophin zusammenhing, dann war es, dass man mir meinen Abgang aus der Philosophie leicht machte. Denn Frauen waren es nicht gerade viele, die auf der Flucht vor sich selbst den Weg in die philosophischen Wissenschaften angetreten waren. Was auch damit zusammenhing, dass die Fähigkeit zu denken ihnen eben noch nicht lange zugesprochen wurde. Und so souverän meine männlichen Kollegen über derartigen Vorurteilen zu stehen glaubten, so sehr wurden sie von ihnen beherrscht. Denn es schien nur folgerichtig, dass ich es nicht aushielt in den Sphären des reinen Denkens, dass ich mich wehrte gegen das abstrakte Dasein, auf das ich mich selbst reduziert hatte über die Jahre. Und eben das schien ihnen typisch Frau zu sein, dass ich mich weigerte, auf die Dauer als Abstraktion zu leben. Das hatten sie schon lange geahnt, dass es so kommen würde mit mir. Und ich spürte erst zu dieser Zeit, dass meine Anwesenheit in dieser Wissenschaft auch ein Faktor der Irritation gewesen war. Spuren verwischen, Spuren ziehen, im Zurückweichen von Nähe zu Nähe, den Bogen spannen, mehr können auch wir nicht. Nicht wieder enden im Sturzflug, auf festerem Grund bleiben, das unmöglich stets mitdenken. Vielleicht ist das Leben das, was man stirbt, aus dem Überfluss der Wege, den der Trennungen gehen. Die Stimme nicht aufgeben, von der wir wissen, dass wir sie verschweigen. Spuren ziehen, Spuren verwischen. Wenn sich die feministische Kritik nur darauf richtet, dass die Frau gleiche Rechte und Möglichkeiten hat wie der Mann, so ist das Resultat dieses Kampfes allein der Wechsel von einer entfremdeten Lebensweise zur anderen. Denn die Reduktion männlicher Spektren der Selbstverwirklichung auf ein herrschendes und unterdrückendes Wesen, das denkt, bleibt eine Reduktion auch dann, wenn diese Form menschlicher Verkrüppelung innerhalb des gesellschaftlichen Wertesystems honoriert wird und daher anstrebenswert erscheint. So wichtig der feministische Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter auch ist, so sehr kann er doch nur den Ausgangspunkt für die Aufhebung jeglicher Formen gesellschaftlicher Arbeitsteilung bilden, die solche Formen entfremdeten Daseins der Geschlechter produziert. Bleibt der Kampf um die Gleichberechtigung von Mann und Frau daher bei der Erringung gleicher Rechte und Möglichkeiten im individuellen Selbstverwirklichungsprozess stehen, wird die feministische Bewegung auf den Kampf um die gleichen Jobs reduziert und damit auf den Kampf um die männliche Art entfremdeten Daseins, in der ich mich jahrelang herumgetrieben hatte. Sie hörten sich nicht zur Unzeit begegnen. Zur Diskussion um den Scheinwiderspruch zwischen männlichem und weiblichem Denken von Rita Kuczynski. Die Sprecherin war Franziska Grasshoff. Ton Frauke Schulz, Schnitt Dirk Jürgens. Regieassistenz Elke Weber. Regie Christiane Uhaus. Bis zum Beginn der Nachrichten um 22 Uhr haben wir noch etwas Zeit. Hören Sie nun das Streichquartett Nummer 2 von Sofia Gubaj-Dulina, gespielt vom Ardite String Quartett. Thank you. Thank you. Das Arditi String Quartett spielte das Streichquartett Nummer 2 von Sofia Gubaidulina. Radio Bremen 2. Es ist 22 Uhr im Radio Bremen. Nachrichten. Moskau. Im Machtkampf zwischen dem russischen Präsidenten Jelzin und seinen Gegenspielern im abgeriegelten Parlament zeichnet sich weiterhin keine Änderung ab. Vermittlungsgespräche, die von der russisch-orthodoxen Kirche organisiert wurden, blieben heute ergebnislos. Die Gespräche sollen aber morgen fortgesetzt werden. Heute früh hatten die Abgeordneten von einer zuvor getroffenen Vereinbarung wieder Abstand genommen. Sie sah vor, das Parlamentsgebäude wieder mit Strom zu versorgen und die Telefonverbindungen dorthin wiederherzustellen. Im Gegenzug sollten die Abgeordneten die meisten Waffen abgeben. Genf. Nach der Weigerung der bosnischen Moslems, den Plan zur Dreiteilung der Republik in der vorliegenden Form anzunehmen, haben die Jugoslawien-Vermittler Owen und Stoltenberg eine neue Initiative ergriffen. Owen teilte mit, dass Stoltenberg und er sich mit Briefen an die drei Konfliktparteien sowie an die Präsidenten Serbiens und Kroatiens gewandt haben. Darin erläutern sie, wie die Krise ihrer Meinung nach in Verhandlungen gelöst werden könne. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Zugleich sagte Owen, zu weiteren Gesprächen sollten die Konfliktparteien erst dann wieder eingeladen werden, wenn sie Bereitschaft zu Kompromissen zeigten. Washington. Am Aufbau der palästinensischen Selbstverwaltung im Gazastreifen und in der Stadt Jericho wollen sich zahlreiche Länder finanziell beteiligen. Nach Angaben des amerikanischen Finanzministers Benson sind hierfür auf einer internationalen Konferenz in der US-Bundeshauptstadt fast 2 Milliarden Dollar zugesagt worden. Das Geld soll innerhalb von 5 Jahren bereitgestellt werden. 600 Millionen Dollar sollen im ersten Jahr abgerufen werden können. Wien. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEO will vom Irak wissen, wer dem Land bei der Entwicklung seines Nuklearprogramms geholfen hat. Die IAEO forderte den Irak auf, dies den